Boom Boom Jack. Der Beat ist rund und satt. Du scheiß drauf, was die Uhr sagt. Du tanzt, das Ding ist ein Sure-Shot. Beweg die Arme, die Beine. Jeder denkt gerade ans eine. Eins verspreche ich euch, keiner bleibt heute Abend alleine. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Ich tanze, das Ding ist ein Sure-Shot. Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot. I'm from down south where the grass green and the best dressed girls are seen. Showing off they thong up in the club, that dirty dance. And we be living it up. You know how we act, where we at. In the back, sipping a cognac. Tom Brock, spinning the track. Make a fly ass chicken dance in my lap. Then we gon' take it to the lake. The next day, cranberry juice and Alizé. Project blast up, hoping to Mexico. Die Drums machen Bum Bum Chuck. Der Beat ist rund und satt. Du scheiß drauf, was die Uhr sagt. Du tanzt, das Ding ist ein Sure-Shot. Beweg die Arme, die Beine. Jeder denkt gerade ans eine. Eins verspreche ich euch, keiner bleibt heute Abend alleine. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Ich scheiß drauf, was der Nachbar sagt. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Ich tanze, das Ding ist ein Sure-Shot. Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot. Ty Jason back again. Fat rap slaps in your face and chin. The other friend was a snake, of course. So I'ma step on him and his game like a horse. Fuck the old studio, let the new one blow. Fuck the old Ty Jason, let the new one show. My way is to lay it down. A day straight away, get down. Your way is to wait and frown. That way you always get clowned. Clown, clown, clown, clown, clown. That way you always get clowned. Clown, clown, clown. That way you always get clowned. Die Drums machen Bum Bum Chuck. Der Beat ist rund und satt. Du scheiß drauf, was die Uhr sagt. Du tanzt, das Ding ist ein Sure-Shot. Beweg die Arme, die Beine. Jeder denkt gerade ans eine. Verspreche ich euch, keiner bleibt heute Abend alleine. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Ich scheiß drauf, was der Nachbar sagt. Zido, ich mach die Nacht zum Tag. Ich tanze, das Ding ist Sure-Shot. Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot, Sure-Shot.